Delfinen, sie sind heut Nacht im Traum mir erschienen. Und sie trugen welch ein Drama, nicht einmal ein Pyjama. Fräulein Madeleine, was soll nun geschehen? Ich trau mich nicht mehr schlafen zu gehen, denn müsst ich sie noch einmal so sehen, heirate ich sie. Einmal so sehen, heiraten.